Ja, hallo. Hi. Hallo, willkommen zum Schaumbad. Genau. Ja, das war auch, also wir nehmen ja die dritte Folge im Februar auf. Deswegen. Der Februar ist verrückt. Im Februar gibt es alle zwei Wochen eine neue Folge. Ja. Dass es nicht so langweilig wird, dass ihr nicht nur uns hören müsst, haben wir heute vielleicht einen Gast. Mal gucken, ob er noch kommt. Ja, vielleicht taucht er noch auf. Sonst wäre fatal, weil ich habe nichts mitgebracht. Ich auch nicht. Wir haben alles zu reden. Wir haben alles verbraten. Ja, wir haben uns ausgelabert. Ich bin doch schon da, ey. Ach so. Ist schon, ja, wie bist du hier reingekommen? Also, grüß dich. Ja, sollen wir direkt zum Gast gehen, oder? Ja, bitte. Corona ist nämlich ausverkauft. Von daher können wir direkt zum Gast Stuttgarter gehen. Stuttgarter Hofbräu. Genau. Und der Witz ist auch alt. Wir haben heute den Punkrock-Retter Stuttgarts hier. Er wird widersprechen, aber sonst würden wenige Leute Punkrock-Shows machen. Es gibt zwei Läden noch, wo Punkrock sonst läuft. Das. Aber im Juha West kriegt man von Crust bis Punk alles. Und derjenige, der für das Booking zuständig ist, und wir haben auch Hörer, die wahrscheinlich mit dem Begriff Booking und Punkrock nicht viel anfangen können. So wie ich zum Beispiel. Ja. Da werden wir vielleicht sogar noch erläutern, was so ein Booker überhaupt macht und dass es verschiedene Booker gibt. Und du bist zeitgleich auch Sozialpädagoge, ne? Erzieher. Also, Erzieher. Ja. Also du hast auch noch einen richtigen Job neben dem Booking. Das ist mein Job als Erzieher quasi. Genau. Wollen wir dich mal kurz vorstellen? Ja, wir haben deinen Namen gar nicht gesagt. Hier sitzt uns gegenüber Flo vom Juha West. Genau. Hallo. So heißt der auch offiziell in ganz Stuttgart eigentlich. Ja, noch ein Adeliger hier im Raum. Flo vom Juha, Peter vom Schaumbad und Jean-Paul Prüm. Von Prüm. Nee, den Titel habe ich mir noch nicht verdient. Ja, du musst, was muss man da machen? Eine Adlige heiraten. Drachen erlegen. Vielleicht ist Megan ja bald wieder frei, wenn... Wer? Megan. Okay. Ich weiß nicht, wie die mit Nachnamen heißt. Die Frau von Prinz Harry. Keine Ahnung, wie die mit Nachnamen heißt. Ach, die. Ja, das läuft ja jetzt immer so gut, wenn er alles aufgeben muss. Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ich bin auch nicht so tief drin. Das ist so bei Leute heute mal nicht umgeschaltet. Du wärst aber gern so tief drin in Megan. Ich weiß es nicht. Okay, unser Gast fühlt sich schon offensichtlich unwohl. Ja, wenn ich dann adelig wäre, wäre ich ja mit ihr verheiratet. Dann würde das ja einvernehmlich passieren. Ja. Genau, dann wäre das für mich okay. Tief in ihrem Herzen, meinte ich. Ja, genau. Ja. Und in ihren Gedanken, wenn ich mal unterwegs bin, weil sie mich vermisst. Genau. Ja. Und jetzt wenden wir uns mal unserem Gast zu. Nicht so viel über adlige Frauen sprechen. Also unser Gast hat ja zwei interessante Berufe mitgebracht. Entschuldigung, dass ich Sozialpädagoge gesagt habe. Nicht das ist, weil ich häufiger mal mit Soziologen rumhänge, die mich dann immer verprügeln, weil ich Max Weber nicht kenne. Und die werden immer für Sozialpädagogen gehalten. Aber Erzieher und Sozialpädagoge, wo ist eigentlich der Unterschied? In der Ausbildung. Achso, also das eine ist die schulische Ausbildung, das andere ist ein Studium. Okay. Genau. Die können sich Erzieher BEA nennen sozusagen und sich dann Sozialpädagogen. Genau. Ja. Und wer verdient besser? Das Sozialpädagoge. Ja. Wahrscheinlich. Sehr klar. Ja klar, wenn man so viel Arbeit in ein Studium steckt, dann... Ja, ich wollte ja eigentlich auch noch studieren gehen, aber dann habe ich den Job gekriegt und dann kam es dann anders. Ja. Das nennt man, glaube ich, Stockholm-Syndrom. Ja. Ja, wenn man da so reinwächst und sich mit den Jugendlichen verbündet. Das ist, wenn man sich in seinen Kidnapper verliebt. Ja. Ja. Die Kids sind die Kidnapper. Sie haben Flo's Herzen gekidnappt. Ah, so, oh, das ist sehr schön. Sie sind tief in dir drin, in deinem Herzen. Ja, genau. Ja, und das ist dein Tagesgeschäft sozusagen. Tagsüber Sozialpädagoge, nachts. Ja, momentan, nee, stimmt nicht. Nee. Das ist zeitlich gar nicht mehr machbar, weil... Okay. Also Tagesgeschäft, ich versuche natürlich trotzdem mit den Kids irgendwas zu machen, im offenen Bereich zu sein, aber es ist schon so, dass die Booking-Arbeit, sage ich mal, doch sehr viel Zeit einnimmt und es ist ja nicht nur Booking, ich muss ja auch also die ganze Durchführung von Konzerten, Vorbereiten von Konzerten, Aufräumen, Wäsche waschen. Da gehört ja ganz viel noch dazu. Welche? Öffentlichkeitsarbeit muss ja auch viel gemacht werden. Ja. Von dem her, da ist, ist das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch mittlerweile, ja. Du wäschst den Bands die Wäsche? Ja, wenn sie übernachten, muss es ja jemand die Bettwäsche abziehen und, ach so, okay, und die Bettwäsche waschen. Ja. Ja. Also nicht die Wäsche von den Bands. Ja, das ja, nicht, ja, das nicht. Das hätte ich mir, das nicht. Hätte ich mir schön vorgestellt, so die erste Band kommt an, am besten noch so eine lokale Vorband. Ja, genau. Sagen wir mal einfach so eine Band. Snack Wolf. Ja, die sind ja die sind ganz geil. Die sind ganz nett, aber nehmen wir mal an, hier diese abgehobenen Typen von Hell & Back kommen da an. Oh. Der Wookie und der Zwerg kommen mit der. Und dann, Tanner hat noch dreckige Socken, kannst du die noch waschen? Dann würdest du sagen. Nö. Nö. Gut. Ihr habt da Betten im Juha West. Ja. Cool. Wir haben warum durften wir da nicht schlafen? Stimmt, wir waren ja auch. Weil ihr ja quasi hier um die Ecke wohnt. Ja, ja und. Aber hätten wir nicht gefragt, hätten wir im Juha schlafen können? Nein. Also ich ja nie. Auch nicht, wenn wir selber gewaschen hätten. Ah, dann vielleicht. Okay, also nächstes Mal, wir wollen ja alle 2 Jahre jetzt einen Live-Podcast machen. Okay, ja. Dann ja, fragen wir in 2 Jahren nochmal lieb und bringen dann aber eigentlich unsere eigene Bettwäsche dann auch schon mit. Dann können wir drüber reden. Wenn du willst, kannst du dann bei mir übernachten. Ja, also hier in deiner Wohnung. Ja, ja. Ja, sehr, also hier schön. Im, ja, sehr schön. Badezimmer, ja. Wir sitzen ja immer in der Badewanne hier in diesem Podcast. Ja, deswegen haben wir früher auch immer eine Schüssel Wasser neben dem Bad gehabt, damit man plätschern kann, damit die Leute das hören. Hat doch nicht alles. Special Effect. Nee, wir haben ja schon in der Wanne gesessen, aber das Plätschern in der Wanne ist nicht so schön, deswegen hat man noch eine extra Schüssel. Das stimmt, ja. Blöden Hall. Jedenfalls könntest du dann hier in dem Bad, / Schlaf, / Wohnzimmer, / Podcaststudio übernachten tatsächlich. Super, dann würde ich da auch einen Podcast direkt machen, ja. Die Mikros lassen wir dir hier. Ja, dann würde ich den einfach. Aber wie schläfst du dann eigentlich? Schläfst du dann nachts? Du schläfst aber schon zu Hause. Ich schlafe zu Hause. Hier im Westen. Ja, ja, ich wohne relativ nah am Juha. Hast du da manchmal Angst, oh Gott, die eine und die andere Band, die da allein zu lassen? Ja, natürlich, klar. Das ist immer aufregend, teilweise. Was waren denn die schlimmsten? Du musst keinen Namen von der Band nennen. Ja, aber also, eine gute Story wäre, du kommst morgens rein und dich erwartet. Alles voller Tierblut. Und du denkst, oder oh Gott, so weit habe ich nicht gedacht. Ach, ich sag mal, so extrem war es eigentlich tatsächlich zum Glück noch nie. Es war halt schon mal so, dass ich bin reingekommen, habe gedacht, wow, die haben alles sauber gemacht. Da war der Boden gekehrt, es war alles aufgeräumt, die leeren Flaschen. Und ich dachte so, super. Und habe das dann noch halt weggeräumt alles. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass die frühere Traverse, die an der Decke hing, dass die quasi aus der Decke gerissen war und also so und dann nur so schräg noch halb an der Decke hing. Und dann wusste ich, warum die das so sauber gemacht haben. Ja. Zum Beispiel oder... ganz kurz, was ist eine Traverse? Traverse, das ist eine... Das bringt man an der Decke an, wo man dann Beleuchtungen aufhängen kann. Ah. So Lichter und Effekte für die Bühnenbeleuchtung und so weiter. Ja, wir haben ganz einfache Leute auch tatsächlich als Zuhörer. Ja, das ich halt keine Ahnung, was eine Traverse ist. Dieses Kabeldingsbums zum Reinfummelzeug, um sauber alles zu verdecken. Scheiß für Lampen. Das ist nicht. Gedöns. Nein, das siehst du. Das ist ja kein. Also, das ist ja sichtbar an der Decke. Die Traverse. Es ist ein Balken, wo Lampen dranhängen. Ja, so ein Gitter. So in der Art. Ja, genau. So ein Gerüst. Deswegen sieht man nur das Gitter. Ja, genau. Ja, das Gitter, ja. Ja. Ja. Das ist wie so ein Baugerüst im Endeffekt, wo so ein paar Kabeltrommeln drumherum sind mit ein paar Scheinwerfern. Ja, genau, genau. So. Und da haben sie wahrscheinlich Klimmzüge gemacht. Ich denke, ja. Die waren wohl relativ betrunken. Und waren das Amerikaner? Jetzt lass mich überlegen. Nee, glaube ich, doch. Kanadier oder Kanadier, Amerikaner? Okay. Amerikaner waren es. Auf jeden Fall ein schwerer Kontinent. Ja, also ja. Aber ich meine, wir wollten, das war vor der Sanierung oder vor dem, wo wir den kleinen Backstage-Raum, also wo die Bands sich aufhalten können, ein bisschen aufpeppeln wollten. Dann habe ich, da war das jetzt, es war zwar trotzdem nicht cool, aber es war nicht so schlimm. Ja. Und hast du schon mal irgendwie eine Kackwurst gefunden, eine versteckte, im Bitte? Backstage? Nein. Oder, nein. Was weiß ich, ein Päckchen Crack? Nein. Nee? Nein. Alles ganz harmlos. Man stellt sich ja auch immer dieses Rockstar-Dasein, glaube ich, viel schlimmer vor. Aber also ich glaube auch eher tatsächlich, dass sie gar nicht so schlimm sind, dann von der Verwüstung vielleicht mal ein bisschen den Mageninhalt rausgespuckt. Das kam auch schon vor, ja. Aber wahrscheinlich hast du eher manchmal mit Zicken zu tun, oder? So, mit was? Mit Zicken. Mit Zickenbands. Nee, tatsächlich habe ich... Die immer Forderungen haben. Natürlich hast du das auch. Ich hätte gerne Backstage, was weiß ich. Es gibt ja immer diesen Running Gag, dass sich manche Bands extra blaue M&Ms bestellen, damit sie wissen, der Veranstalter hat alles gelesen. Ja. Hat drauf geachtet, der Catering stimmt. Ja. Aber du machst ja hauptsächlich Punkrock und Hardcore und artverwandtes Shows. Ja. Podcasts. Impro-Theater. Podcast, das Hardcore unter dem Reden. So. Genau, ja, genau. Ja. Impro-Theater, aber da sind wahrscheinlich keine Leute, die jetzt Sonderwünsche haben. Doch, es kommt natürlich schon vor, weil wir haben ja auch ab und zu mal, sag ich mal, ein bisschen bekanntere Bands, ja. Die auch größere Bühnen spielen und vielleicht, weil sie im Sommer zum Beispiel irgendwelche Festivals spielen, noch ein Day off haben und dann sagen, hey, wir würden gern zu den großen Bühnen irgendwie noch eine special kleine Show spielen in einer kleinen Location. Und wenn man dann den Catering Rider dann bekommt, also zum Durchlesen und den Zettel. Das ist immer ganz wichtig, auch in der Booker-Sprache und in der Musikersprache. Alles muss neu benannt werden, obwohl es ja auch international okay ist. Irgendwie muss es ja auch einen englischen Begriff dafür geben. Ja, aber klar. Nee. Auch unter Deutschen wird dann nur noch so geredet, natürlich. Wir machen nachher einen Vokabeltest am Schluss noch. Okay. Also du bringst uns lauter neue Vokabeln bei, wie Traverse und Rider, habe ich jetzt schon gelernt. Ja. Und als Twix gibt es dann noch? Twix. Da steckt man alle Kabel dann rein, dass der. Genau. Der also, Loser sagen DI-Box, aber eigentlich brauchst du den Rider, damit du weißt, wo die Twix auf der Bühne liegen müssen. So ist das. So, ja. Daher kommt das mit Rider und Twix. Okay. Genau, ja. Das ist eigentlich Musiker-Slang. Okay. Musiker essen ja auch, das wirst du wahrscheinlich auf dem Rider, also auf dem, was die Band gerne hätte an dem Abend, wahrscheinlich häufig sehen, dass die auch Twix wollen. Andauernd. Aber jetzt haben wir dich unterbrochen. Ja, sorry. Genau, ja. Also auf dem genau, also es kommt dann schon auch mal vor, dass das dann halt, also was dann ein bisschen ernster ist, ist, wenn jemand Allergien hat oder sowas, okay, da wird natürlich dann auch immer drauf geachtet, also dass wir halt da auch... nicht die Erdnüsse im kompletten Backstage verteilt. So, genau, zum Beispiel, oder eine Unverträglichkeit. Aber es stehen dann auch manchmal so, ja, Socken oder Zigaretten auf dem Rider. Aber die Sachen erfülle ich dann auch nicht, weil das ist halt, ja, Zigaretten und Socken. Das ist ein Kulturbetrieb der Stadt Stuttgart auch. Das, ein bisschen komisch, ja. Also, nicht im Stadt Stuttgart hat da nichts mit zu tun. Achso, die hat da nichts mit zu tun. Das finde ich einfach nicht. Also, das ist halt, ja. Das, also, Zigaretten kann man sich selber kaufen. Das ist. Genau. Gerade in Deutschland. Bitte. Stimmt, bitte. Gibt's die ja hier alle. Genau. Nee, und also. Auch Socken, vor allen Dingen. Nee, oder 10 rohe Eier oder sowas. Das habe ich tatsächlich damals gemacht bei der Band, weil das auf dem Zettel, also auf dem Rider, fett gedruckt war. Okay. Also, und dann dachte ich, okay, das ist vielleicht, weil wir haben auch teilweise Bands, die dann auch irgendwelche speziellen Diäten machen oder irgendwelches Training machen oder sonstiges. Und dann dachte ich, ja, vielleicht brauchen die ihre 10 rohe Eier. Aber die Band hat mich auch gefragt, hey Flo, wieso sind denn da 10 rohe Eier im Kühlschrank? Und dann habe ich gesagt, weil es auf dem Rider stand. Und ich dachte, das sei irgendwie, weil es so ein und halt fett bedruckt war. Dann dachte ich, das ist wichtig. Und dann habe ich gesagt, sie wussten gar nicht, dass es da so drauf steckt. So ein Gag vom Manager. Das, ja. Das ich fand es aber gar nicht so lustig. Ja. So irgendwie. Naja. Aber du hast ja wahrscheinlich auch so eine Rocky-Szene vorgestellt. Die Band geht jetzt noch einen joggen und trinkt danach rohe Eier aus dem Glas. Ja. Hätte ich auch bedient, sage ich mal, die Sache. Ich hätte Angst gehabt, dass sie das in der Bühnenschau verwenden und rumschmeißen. Das wäre richtig übel gewesen. Ja, das. Weil ja ganz lustig ist auch, es gibt ja auch Booker und Booker, da können die Leute noch richtig was lernen. Das ist auch tatsächlich eine Frage, ja, die gibt es auch, aber englische Begriffe muss man ja nicht gendern. Ja, okay. Oder? Ist auch egal. Ja. Jedenfalls gibt es ja die Booker, die für eine Band die Tour buchen Und dann gibt es die Booker, die Shows vor Ort buchen. Genau. Habt ihr da so einen Geheimkodex unter Bookern? Nee, da gibt's kommen da wir eine auch Hierarchie? Da kommen wir doch auch immer durcheinander. Okay. Aber nee, da gibt es da so eine Hierarchie, dass der lokale Veranstalter so ein bisschen mehr die Fäden in der Hand hat und der andere Booker kriechen muss oder der andere Booker die geilen Bands hat und du dann sagen musst, hey, ich würde dir auch 10 rohe Eier in den Kühlschrank stellen, auch privat. Wenn du mal ein Rührei machen willst. Aber bring doch mal bitte, keine Ahnung, Legwagon nach Stuttgart, in Juha West. Die kommen doch nach Stuttgart, ja, aber nicht ins Juha West. Ja, weil sie zu groß sind. Ja. Oder weil du nicht hart genug gearbeitet hast an ihnen. Ja, was war die Frage? Gute Frage. Ja, eigentlich wir stellen hier die Frage. eigentlich nur, ob da eine Hierarchie zwischen Booker und Booker ist. Also der Booker, der die Bands anbietet, der Verbooker und der Herbooker. Und ob ihr so spezielle Codes habt. Erkennt zum Beispiel einen Booker vor Ort. Erkennst du zum Beispiel, habt ihr so spezielle Codes? So es gibt geheime Booker, Händedrücke. Wollte ich schon immer mal sehen. Ich habe dich auch schon oft, der Micha Schmidt, der ja in Stuttgart auch viele Shows macht, steht ja häufig mit Flyern dann auch im Juha und verteilt die. Und ich habe mal ein komplettes Konzert verpasst, weil ich dich beobachtet habe, ob du mit ihm einen geheimen Handshake machst. Aber nicht. Nee, habt ihr nicht. Aber wirklich nicht. Deswegen habe ich, wo war ich denn da gucken? Das Legwagon verpasst. Deswegen habe ich... Der ist ja oft im... Cigar und Hit the Switch verpasst. Hör auf. No way. Nur weil ich die geheimen Handschlag sehe. Ja, das ist ja. Ja, es gibt. Wir haben den gemacht, als du auf dem Klo warst. Ja, ich habe die ganze Zeit hinterm Kicker gehangen und du hast immer meine Augen gesehen und dann so, John Paul geht jetzt endlich mal auf Toilette, jetzt kann ich den geheimen Handschlag machen. Deshalb geheimer Handschlag. Ja, logisch. So ist das, ja. Und wie solltest du den Podcast ausquatschen? Also es gibt dann sozusagen Booker, die haben Künstler unter Vertrag und Booker, die haben Locations. Sehe ich das richtig? Du bist einer, der, du hast eine Location und andere Booker haben halt einen Künstler. Und genau. Zusammen genau. Und connecten. Genau, aber ich arbeite nicht nur mit Bookern zusammen, die quasi Künstler mir anbieten oder die Künstler auf Europa-Tour schicken oder sonstiges, sondern ich mache auch teilweise mit Bands das direkt. Oder auch mit Podcasts, genau. Schlechten Autoren. Zum Beispiel. Man muss ja auch ehrlich sagen, also Flo und ich kennen uns ja auch sehr gut, weil Flo von mir auch manchmal zu Veranstaltungen gezwungen wird oder sich drauf freut. Und die Gala zum Beispiel für uns beide eine gute Idee schien. Aber Peter erstmal sehr kritisch war. Da erinnere ich mich dran, ja, ich erinnere mich dran. Also ihr seid schuld an dem Scheiß, ihr zwei, nicht ich. Ja, wir haben das, wie das manchmal so läuft, eigentlich ist auch das Booking-Geschäft ein Geschäft wie die dunkle Finanzwirtschaft. Im Endeffekt werden auch Sachen an der Theke entschieden. Teilweise, ich glaube, wir hatten schon 3 Bier und ich habe gesagt, ein Live-Podcast wäre eigentlich mal lustig. Und dann hast du gesagt, können wir gerne machen und dann ist dieser Mahlstrom, dieser fatale Mahlstrom in Gang gekommen und wir waren drin. Und dann warst du auch drin, weil du mit mir den Podcast hast. Ja, ich hatte gar keine Wahl. Nee, du hattest gar keine Wahl. Nee, ich wurde eigentlich auch nicht wirklich gefragt. Nee, ich dachte halt auch, wenn du Nein sagst, dann verkleide ich einfach Chris der Berg, der ja auch häufig im U-Hub ist, einfach als Peter. Der auch fast so aussieht wie ich eigentlich. Ja, also wir hätten Chris der Berg einmal rasiert und jeder hätte ihn für dich gehalten. Ja, ganz klar. Ich würde es gerne mal sehen. Ja, vielleicht sollten wir, Chris der Berg war auch mal bei uns zu Gast. Weiß ich, ja. Vielleicht sollten wir ihn nochmal her zitieren und dann tatsächlich wahnsinnig viel Geld bieten. Ich glaube, Chris ist nicht kaufbar, aber wahnsinnig viel Geld bieten und vielleicht rasiert er sich dann. Ja, brauchen wir nur wahnsinnig viel Geld. Haben wir. Achso, haben wir. Okay. Die Spotify-Millionen. Gitarren. Das ist das Gute. Ah, da habe ich noch. Wie viele hast du? Du hast 9 oder so. Nee, ich habe ganz so viele. 7. 6. 6. Ja. Die braucht man aber auch. Ja, ja. Ja. Genau. Viel hilft viel. Ja, vielleicht sollten wir mal eine Gitarre schön beleuchten und dann Chris hier einfach herlocken. Flo ist ja Booker, er kann ja einfach eine Show von Chris bei dir buchen. Im Studio. Okay. Ja, das. Ja. Genau. Und Chris hört unseren Podcast eh nicht mehr, seitdem er hier zu Gast war. Ich habe mir auch überlegt, Booker zu werden. Würdest du das Leuten empfehlen? Aber ich würde dann Künstler vertreten und keine Location. Ah, dann wärst du aber Agent, oder? Ja. Das ist, Oh Gott, die Welt ist verrückt, oder? Das ist doch alles. Also, empfehlen? Klar, ich meine, wenn du da Bock drauf hast, du brauchst. Achso, dann lass es. Na dann aber nein. Auf Jobs habe ich sowieso keinen Bock. Achso. Nee, also ich denke, es ist von trotzdem, der Kohle her meine ich natürlich. Das wird sich auch nicht lohnen, glaube ich erstmal. Nee. Also, schön ist ja, du hast wahrscheinlich ein Festgehalt für deine. Also ich krieg mein Erziehergeld. Ja, genau, das wollte ich dich auch noch fragen. Ja. Alles ja aus Passion eigentlich, weil eigentlich könntest du ja auch einen richtigen Scheißbooker-Job machen. Also da steckt schon viel Herzblut von dir drin. Es ist ja auch zu viele Arbeitsstunden wahrscheinlich an, oder? Ja, natürlich. Ja. Das nimmt schon sehr viel Zeit ein. Auch da hat auch schon, also Freizeit ist halt dann auch oft dann am Wochenende zum Beispiel. Oder auch hier den Termin zu finden, ist dann halt oft dann nicht so einfach. Ja. Weil ich habe halt unter der Woche viele Arbeitsstunden schon so, also im Juha auch immer ziemlich lang im Juha. Und dann halt noch zusätzlich die Konzerte. Aber man kann sich dafür halt dann auch mal einen Ausgleich nehmen, den man dann aber auch braucht. Ja, glaube so, ich. Ja. Das also das ist halt der gleiche so Vertrag, deine Sozialpädagogentätigkeit. Deine Erziehertätigkeit und die. Genau, das die läuft unter einem, genau. Okay. Genau, das ist halt, ich bin quasi zuständig so für den ganzen Kulturbereich im Juha, so, also was Konzerte angeht. Mhm. Dann verwalte ich wir haben ja auch Proberäume im Jugendhaus unten. Da schaue ich ein bisschen danach, also dass die immer schön gefüllt sind, obwohl das ist eigentlich kein Problem. Die Nachfrage ist riesig. Proberäume in Stuttgart vollkriegen ist kein Problem, genau. Wie ein Makler sein, der eine okay Wohnung für einen guten Preis hat. Genau. Also. Genau. Und dann leite ich noch Anerkennungspraktikanten und Praktikantinnen an, je nachdem. Und und mache halt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Das gehört natürlich auch dazu. Also ich mache auch Plakattouren und solche Sachen. Und ab und zu stehe ich dann auch mal neben Micha und wir verteilen zusammen Flyer. Nachdem ihr euch wie begrüßt habt? Das ist so. Oh, und, genau. Wir kennen den jetzt, also wir kennen ihn. Wir verkaufen den auch für einen hohen Geldbetrag einer teuren Gitarre. Für 400 Euro. Für 400 Euro, weil dann können wir Chris der Berg hierher locken und sich rasieren lassen. Ich hatte tatsächlich noch eine Frage, aber jetzt habe ich sie wieder vergessen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Yeah. Ja, wir haben tatsächlich auch Fragen, die wir unseren Gästen, also eine Dauerfrage, die auch tatsächlich relativ wichtig ist, die wir bisher jedem gestellt haben. Tatsächlich, also von unserer, weil man hat ja besondere Fähigkeiten vielleicht. Ja, was Ernstes oder was Quatschiges? Machen wir was Quatschiges erstmal. Welchen Beruf würdest du im Mittelalter ausüben? Würdest du sowas Ähnliches machen? Würdest du 1404 leben? Sicherlich, natürlich. Dann würde ich irgendwelche, wie hieß das? Minnesänger? Sowas, irgendwie. Ich würde auch Shows booken auf jeden Fall. Für den König aber. Ja, die aber nur, Shows wenn ich einen gescheiten Rider bekomme. Der Gute ist, ich glaube, als Booker hattest du auch noch so die Macht, dem König mal so ein bisschen Ohr zu flüstern, mach mal den Daumen hoch oder runter. Genau, das wäre Ich sag mal, nehmen wir mal jetzt an, da kommt so ein Zauberer, der ein bisschen frech wäre und den König auch noch ein bisschen provoziert, dann könntest du sagen, mach mal den Daumen runter. Der wird jetzt irgendwo an den Bodensee verfrachtet zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, der hat jetzt hier im Königreich Schwaben nichts mehr zu suchen, der muss jetzt an den Bodensee. Die Booker haben damals die Politik gelenkt im Mittelalter. Die Booker haben die Politik gelenkt. Die haben das alles im Griff gehabt. Den Kulturbetrieb auch einfach in der Hand hatten. Ja, so. Genau. Herr König, die Leute wollen diesen sozialkritischen Barden haben jetzt. Ja, und dann kommt der sozialkritische Barde. Genau, sonst hätte der König den sofort verboten. Aber wenn ein guter Bucke hat, es ihm eingeflüstert. Ja. So ist Reinhard May groß geworden. Also der ist ja schon relativ lange im Geschäft, deswegen. Also, den hätte ich auch gebucht. Den und Peter Maffay zusammen. So. Ja, aber als Tabaluga, politische Tabaluga-Schau. Für Kinder Wahnsinn. Mit Politik, man kann nie früh genug anfangen, oder? So. Ja. Weißt du, was wir gemacht hätten im Mittelalter? Das haben wir vorletzte schon besprochen. Rate mal. Wir wären Schmiede geworden. Ihr zwei? Ja. Da haben wir durch Zufall beide gesagt. Echt jetzt? Ja, aber aus der Motivation raus, dass der Schmied wahrscheinlich noch relativ angesehen war und gemütlich. Und geile Oberarme hat. Aber das meine ich halt. Könntet ihr das wirklich? Nee, wir könnten das natürlich, also da hätten wir es ja gelernt. Aber es war auch vielleicht, war das auch so eine homoerotische Vorstellung, weil wir haben am Valentinstag aufgenommen jetzt. Oh, ne? Oh, und da war schön. Eh schon so ein Knistern zwischen uns in der Luft und wahrscheinlich haben wir uns beide so verschwitzt, oberkörperfrei, mit Schmieden so einer, gesehen. So einer Lederschürze. Mit so einer Lederschürze, aber nur eine Lederschürze. Kennst du den Schmied von Asterix? Den, wie heißt der? Ja. Der hat so eine geile Lederschürze und brutale Arme. Mhm. Mhm. Blonde, wunderschöne Haare. So habe ich mich mir auch... Ja, ich habe mich so vorgestellt. Achso, ich hab aber ihr seid doch nicht blond. So ja, aber ja. Kriegt man hin mit Bleiche. Ja, Peter ist ja tatsächlich für unsere... Die meisten kennen ihn ja nicht ich bin blond, optisch. Tatsächlich blond mit rotem Bart. Ist das blond? Ja. Blond und roter Bart. Das ist wie mein Blond. Aber es wird schon grau. Er trägt eine blonde Frisur und hat einen roten Karl-Marx-Bart. Tatsächlich so ein Rauschebart, so ein Karl-Marx-Rauschebart. Crazy. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das so. Ja. Und ich bin sehr dünn und sehr groß. Ja. 2,10 Meter hat er. Hat er? Ja. Und wiegt 65 Kilo. Ja. Schon, natürlich haben wir uns da ein bisschen aus dem Fenster gelegt, als wir die Live-Gala gemacht haben. Aber da waren ja jetzt auch nicht so viele Leute. Deswegen. Nee. Ja. Ist das okay? War aber die erfolgreichste Veranstaltung, hat mir der Flo im Vorgespräch verraten, die erfolgreichste Veranstaltung 2019. Ja. Doch, da hatten wir doch ein paar Leute da. 2018 war übrigens die Book-Release-Party von Jean-Paul Brünn. Jean-Paul Brünn, ja. Ich erinnere mich dran. Ja. Das Juha West lebt eigentlich nur von uns. Von uns, und, ja. Also dir und ja. Mir. Ja. Und manchmal spiele ich ja auch mit meiner Band Helmut Kuhl da. Ach, da spielst du auch. Bei der spielst du auch mit. Ja. Ist ja verrückt. Oh, da habe ich noch eine Geschichte zu Helmut Kohl. Also der echte Helmut Kohl? Nach oder? Der Werbung dann. Soll man eine Werbung machen heute, ja, gell? Ist ja. Gut, ja. Gerade wenn wir einen Gast haben, hören ja auch viele zu. Überlegen wir mal, welche Werbung wir reindonnern. Oder aber, ich habe nämlich tatsächlich, fällt mir ein, Flo und ich reden ja schon länger darüber, da der mal zu Gast ist. Ich glaube, ich habe sogar mal dem Flo einen eigenen Einspieler gemacht. Oh. Weil jeder Gast hat ja bei uns einen Einspieler und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich zu Hause auf der Festplatte einen Einspieler für Flo habe, der wahrscheinlich jetzt dann auch läuft. Der wahrscheinlich auch ziemlich geil ist. Ziemlich geil. Okay, dann hören wir uns den an und dann sehen wir uns alle gleich wieder und freuen uns drauf. Heute reden wir über populäre Musik. Zu Gast ein Bucher. Ein Booker. Lass uns reden mit Flo. Hardcore, Punkrock, Metal, Crust, alle anderen Spielarten populärer Musik. Heute hier für euch Black Metal. Wunderbar, wunderbar. Lasst uns reden. Okay. Lasst uns reden. Auch über Indie-Tronic. Lasst uns reden mit Flo. Oh, Flo. Ja, hallo zurück. Ich hoffe, der Abbinder hat richtig gefetzt. Ich bin auch schon sehr gespannt drauf, ich kenne den nämlich. Ja, du kennst ihn nicht, der Flo kennt ihn auch nicht. Ich bin auch schon gespannt. Und ich habe den vom Dreivierteljahr habe ich, glaube ich, mal mit Flo drüber geredet, da der Gast bei uns ist. Da habe ich den gemacht, ich kenne ihn auch nicht mehr. Aber ich schneide den einfach so rein. Da war ich krank. Da warst du krank. Das ja. Dich haben wir, glaube ich, schon 4-5 Mal eingeladen. Ja. Ja. Du bist ja. Der schwierigste zu kriegende das ist halt, weil Booker er, der Welt. Weil er arbeitet, wenn andere frei haben. Das ist eigentlich wie Gastro, nur mit Konzerten. Richtig. Ja. Und ihr macht ja auch Gastro da. Richtig. Ihr macht ja. Musik für die Ohren. Musik für die Ohren und fürs Herz. Was ist das denn? Essen für die Ohren. Essen für die Ohren. Gastronomie für die Ohren. Getränke für die Ohren. Getränke genau. Für die Ohren. Das Ohr trinkt mit, sagt man ja. Ja, man kann ja während den... Das Auge isst mit, das Ohr trinkt mit. Das ist immer das Schöne, wenn man selbst als Band im U-Hub ist, dann hat man nämlich... es gibt nichts Schöneres, als bei einem Konzert Zugang zu Snacks zu haben und zu Getränken zu haben. Und Essen. Das ist der einzige Grund, warum sich lokale Supportbands überhaupt die Mühe machen, weil Ruhm kriegt man keinen. Das ist verdammt viel Arbeit, aber man kann bei Konzerten kostenlos trinken und essen. Und manchmal gibt es sogar nette Veranstalter. Und das ist jetzt gar kein Geschleim, so wie den Flo. Das ist lustig. Es gibt 90% sind nämlich wirklich immer nett, aber es gibt auch 10% richtige Asseln unter den lokalen Bookern. Da werde ich jetzt keine Namen nennen, so wie Flo keine Namen von Bands nennt, aber es gibt so richtige Asselbooker, wo du ankommst und sofort merkst, sag mal, warum hast du eigentlich gesagt, wir dürfen hier spielen? Hast du überhaupt Lust auf ein Konzert? Und warum hast du uns? So, dieses Gefühl. Ja. Ja. Mir fällt gerade wegen Essen, komme ich gerade drauf. Ich kannte Flo, bevor ich dich kannte. Oh ja, stimmt. Genau, weil stimmt, ihr seid die Eltern. Jetzt bin ich ein bisschen eifer. Ja, jetzt kommt wieder die Eifer. Wir sind seit 12 Jahren schon Freunde. Ja, also ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Das stimmt. Ein Jugendfreund von mir hat Zivildienst gemacht bei dir. Richtig. Und hat da immer gekocht für die Bands. Ja. Genau. Genau. Und der wohnt hier übrigens ein Haus weiter. Okay, in Stuttgart-West. Genau. Stuttgart-West ist ein Dorf. Ich bin ja nur halb Stuttgart-West. Deswegen schaue ich immer so von der vom Berg runter. Vom Berg runter. Denk mir, da geht die Szene. Die kennen sich alle. Da muss ich reinkommen. Man sollte mit dem Flo mal einen Podcast einladen. Aber dann erfahre ich auch wieder, dass ihr euch einfach schon ewig kennt. Wie ich eben erfahren habe, Peter hat tatsächlich mal erfolgreich Schlagzeug gespielt im Heidenheimer Jugendorchester. Nein, im Heidenheimer Blasorchester. Im Heidenheimer Blasorchester, und zwar als er 10 und 11 war. Das war, als du auf der Toilette warst, habe ich das erfahren. Und crazy. Würde jetzt sagen, bitte? Crazy. Crazy, ja. Und vor allen Dingen hat Stuttgart ja ein wirkliches Schlagzeugerproblem. Deswegen würde ich tatsächlich, also es gibt in Stuttgart eigentlich nur einen Schlagzeuger und der spielt in allen Bands, von Helmut Kohl bis zu Ford und sonstigen Black-Metal-Bands. Ich will nur nicht spoilern, weil Peter hat gleich noch eine spannende Helmut-Kohl-Geschichte, da kommt er sogar drin vor. Das ist super spannend. Aber falls eine andere Stuttgarter Punkrock-Band noch einen Drummer braucht, es gibt jetzt einen zweiten in der City. Der hat Erfahrung, 2 Jahre Jugendblasorchester, genau, Heidenheim. Genau, 1999 bis 2001. Also der ungefähr. Kann einen soliden Dreivierteltakt spielen. Naja. Und Peter bringt die Punk-Credibility mit. Viervierteltakt kann ich noch. Viervierteltakt kann er und auch. Und 8/8. Ja, das reicht doch. Ja. Das reicht doch. Also, Triolen, das Schaumbad Job Corner. Schickt eure Bandbewerbungen. Peter macht alles von bis. Der Takt war von ihm. Der ist auch wieder von ihm. Merkt ihr, er macht jeden Takt. Das war der 9/9. Er macht jedes Bandkonzept mit, außer Indie-Tronic. Habe ich ja gut gesagt? Ja, aber Indie-Tronic mache ich auch, wenn die Kohle stimmt. Gut, super. Ja, du kriegst kostenlos Bier und Essen bei Shows und auch Spritgeld. Ja, das ist so die normale Lohn für eine Band. Bin an Bord. Cool. Jetzt haben wir noch Helmut Kohl Story raus. Die kennt der Flo ja auch, bevor wir uns dann wieder auf unseren Gast stürzen wie kleine Zecken. Ich habe heute den Schlagzeuger vom Helmut Kohl, von dem Helmut Kohl getroffen. Ratet mal wo. Da kommt der nie drauf. Also den Herrn Knöpfler. Genau. Den Namen. Genau. Der ist übrigens der einzige Stuttgarter Schlagzeuger. Oder Stocki, auch genannt. Stocki würde er. Knopf. Knopf. Wird er auch genannt? Tante Knöpfler ist seine Frau. Seine Frau, ja. Die nennt sich aber auch Frau Stocki. Ja. Wo du ihn getroffen hast. Ja, jeder darf einmal raten. Oh. Das ist natürlich eine gute Frage. Das Erste, was euch... Wann hast du ihn heute? Heute. Heute. Heute so gegen... Ja. Ich meine, Flo als Stuttgarter Booker weiß natürlich, wo sich die Stuttgarter Szene aufhält. Stimmt, deswegen, der geht jetzt die Kalender durch. War... Ich schätze mal irgendwo in Boden an. Nee. Ja, verdammt. Ich sag in den Königsbau-Passagen. Nein, im Dinosauriermuseum. Und da hätte ich drauf kommen können, weil er hat es mir am Montag erzählt. Verdammt. Siehst du? Aber er weiß immer Bescheid. Aber du kennst halt die Kalender von da. Willst du verraten, warum ihr beide im Dinosauriermuseum wart, oder sollen wir es einfach mal offen halten? Nee, wir haben uns dazu vielleicht getroffen. Ich hatte heute einfach Lust auf Dino-Museum. Ja, klar. Bin dann Jurassic dahin. Park gebinged und. Ja. Ich hab das manchmal so. Mal was ganz anderes machen. Out of my comfort zone. Ich dachte, geil, Dinos angucken. Ich bin dann dahin und da habe ich ihn getroffen in der Lobby. Zigarre rauchend, Whisky trinkend. Und dann wollte ich rein. So kennt man ihn. War Maike Richter-Kohl auch bei ihm? Helmut und Hannelore. Die ganzen Kohls. Das war so wie bei den Jedis. Wenn die sterben, werden die ja zu so komischen Silhouetten. Ah, okay, alle sind, also bis auf Maike Richter-Kohl und. Manfred und Peter. Stocki, die waren noch echt, aber die Kohl-Söhne waren auch alle da. Aber Helmut Kohl und Hannelore Kohl waren einfach nur noch Wachsfiguren. Nein, die waren so Silhouettengeister, die sich bewegen und so weiter. Und die Ewoks haben getanzt und Musik gespielt. Oh, okay. Ich habe ja keine Ahnung von Star Wars, aber ich glaube, Ewoks sind bei Star Wars. Genau. Ja, das ist die letzte Szene bei Star Wars. Genau, ich wollte mir einfach Dinos angucken. Ich bin nicht weit gekommen, ganz am Anfang war gleich ein Sandkasten. Okay. In diesem Dino-Museum. Da hast du angefangen, eine Burg zu bauen. Da habe ich dann gespielt, einfach eine Stunde. Und irgendwann habe ich Hunger gekriegt und angefangen zu weinen. Und deine Mutter war aber nicht da. Doch, doch, die war. Okay, die war. Ja. Die hat mich dann in meinem Buggy zum Flora und Fauna geschoben. Und okay. Da habe ich Pommes gegessen. Pommes und Bier. Und Bier getrunken. Mein Vater hat gezahlt. Cool. Das gut. Ja, also Peter das war führt ein Leben, das wir gerne führen würden. Ja, ja. Quasi. Das, da denke ich mir bei jeder Folge von unserem Podcast. Peter, der YOLO ist, also Peter hat ist bei unseren ganz frühen Folgen und Peter ist heute noch davon überzeugt, dass er Parkour erfunden hat, also die Sportart, nur dass er das Airlining okay. genannt hat. Ah, okay. Okay. Und, ja, mehr Sinn, oder? Ja, völlig. Okay. Peter hat auch YOLO erfunden eigentlich. Also den Tag genießen, Carpe Diem, basiert eigentlich auf dir. Carne Diem. Okay. Ja. Knäckebrot mit Salami. Zum Beispiel, ja. Okay. Igitt. Ja. Ey, oh, wir könnten so ein Bashing machen. Wir könnten so ein Bashing machen, so ein Wurstesser-Bashing, aber das wäre total unfair. Das wäre unfair. Vor mir, und vor allen Dingen, er ist im Herzen bei uns. Wollen wir mal in die richtig investigativen Fragen einsteigen? Entschuldigung. Ja, wir haben kurz gecheckt, ob Flo noch da ist. Er ist noch da. Also sein Mikro. Ja, ja, nee, alles gut. Jetzt kommen die investigativen Fragen. Ja. Also die Frage, die wir jedem Gast stellen, und Peter okay. liest sie mal so schön vor. Ja. Okay, wir haben die Frage ursprünglich von irgendeinem Scientology-Fragebogen-Scheiß, sind zufällig mal drüber gestolpert. Macht Sinn. Würdest du deine Fähigkeiten, in deinem Fall als Booker, Konzertveranstalter, im Verteidigungsfall einsetzen? Für dein Land. Also deine Veranstalterfähigkeiten, deine Booker-Fähigkeiten. Bitte was? Also militärisch. Würdest du das militärisch nutzen? Nein, weil ich Militär doch nicht unterstütze. Bitte. Hör auf. Okay, gut. Wahrscheinlich musst du dann zum kostenlosen Stresstest. Das ist eine Frage aus der Scientology. Wir hatten den Scientology-Fragebogen. Ich bin auch gerade echt gestresst. Ich muss dann hin. Halt mal bitte. Dann ist wie bei Scientology die zwei Flaschen in die Hand. Und dann jetzt, würdest du deine Booking-Fähigkeit im Verteidigungsfall auch für dein Land einsetzen? Oh Gott. Ja. Komisch. Bisher... hat die Frage fast jeden gestresst, außer Martin Weber Zauberer, der sofort eine lustige Anekdote von Zauberern aus dem Kalten Krieg hatte, die sich US-Zauberer mit russischen Zauberern getroffen haben, um Tricks auszutauschen und der befriedend war. Okay, ja, im Verteidigungsfall gibt es ja dann nicht nur das Militär, sondern auch irgendwelche Parteien, die sich um Frieden kümmern, die gucken, dass es wieder friedlich läuft. Da ja, ist ja. Kunst ja immer ein gutes Ventil, um Frieden herzustellen, um Verbindungen zwischen, oh Gott, bla bla bla ja. bla bla bla. Genau, und schon ja. ist Frieden wieder da. Genau. So, ja. Also ich sag mal, wenn man dann eine Show bucht, einfach, dann sagen die Leute, ey, morgen ist Konzi im Juha West. Und wir gehen nicht zum... Wir gehen jetzt nicht zum Krieg. Weil wir gehen jetzt auf eine morgen, Show. Morgen ist ein geiles ja. Konzi im Juha West. Ach, komm on jetzt, bitte hier. Ja. War nur die Frage. ja, ja. ja. Scientology. Ich stelle mir das so vor, dass du dann hier okay. Marilyn Monroe für die GIs besorgst. Also die sitzt dann und das ganze Militär ist dann ja. im Juha West und da ist irgendeine... Was ja auch tatsächlich ganz interessant ist, ich meine, die Fiete haben doch auch mal im Juha West gespielt. Ja, richtig. Die waren ja auch tatsächlich schon mal in der Kritik, weil sie ja. so Support Our ja. Troops und so weiter und auch, ja. ich glaube, die haben auch im Irak einen Stützpunkt mal gespielt. Das da bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall hatten sie Support Our Troops. Genau. Und die Amis haben ja. da ja eine komplett andere Einstellung durch Richtig. Ihren patriotischen Müll im Endeffekt. Ja, schon. Was in Deutschland immer dann zu Diskussionen führt, oh Gott, wie kann man die Band denn unterstützen? Aber die Amis ticken da, glaube ich, tatsächlich komplett anders, was ihre Truppen und ihr Land angeht. So. Ja, das hat auch der Sänger damals dann so ein bisschen versucht zu erklären und irgendwie was da dahinter steckt. Ich glaube, bei ihm war es auch so, dass er auch irgendwie... familiär da quasi, also von der Familie her jemand im Krieg war und sowas und die halt danach quasi im Endeffekt nicht so wirklich Support bekommen anscheinend und da halt auch ziemlich dann mit ihren psychischen Problemen und was sie gesehen haben, das zu verarbeiten und sowas alleine gelassen werden ja. und die da halt irgendwas dafür tun wollten. Dass mit Veteranen in den USA richtig ja. mies umgegangen wird, ist eigentlich klar. Ja. Ich finde immer da interessant, diese ganze Unterstützung setzt immer bei den Truppen an, obwohl es eigentlich woanders ansetzen könnte. Aber ja, wahrscheinlich sind wir Mitteleuropäer da auch total verwöhnt und bleiben lange noch hoffentlich. Ich klaue dir direkt eine Frage, Peter. Ja, okay. Weil wir sind noch verwöhnt, Nationalstaat und so weiter. Habt ihr im Juha manchmal Angst vor irgendwelchen Nazi-Idioten, die da mal bei einer Show auftauchen? Oder habt ihr mal Schmierereien gehabt im Juha West? Schmierereien kann weil ich... Weil wir leben ja in Stuttgart tatsächlich in so einer friedvollen Insel, finde ich noch. Einigermaßen friedvollen Insel, ja. Ja. Also Schmierereien oder sowas ist mir jetzt gerade nichts bekannt. Also doch, es gab mal irgendwie ein, was war das für ein Sticker, war mal bei uns an der Tür. Das Schaumbad. Ach so, das Schaumbad, genau. Diese, genau. Ja gut, bei uns ist ja auch, aber, da gibt ja schon das Gerücht, dass Peter politisch nicht so rein ist. Manchmal verbreite ich das, manchmal glaube ich selbst zu viel dran. Diese Identitären, die sind mir nämlich tatsächlich auch überall begegnet. Genau, das hatten wir aber, also ich meine, natürlich haben wir keinen Scanner am Einlass. Ja. Aber ich denke, dass die meisten Leute wissen, dass wir sowas nicht tolerieren und auch nicht im Jugendhaus haben möchten so und da schon auch quasi drauf reagieren, wenn irgendwelche Sachen, irgendwelche Patches oder sowas nicht cool sind, dann werden die Leute auf jeden Fall drauf angesprochen. Okay, also so genau. Ein Rival-Shirt führt bei euch keinen Einlass? Nein. Auch im Tagesgeschäft wahrscheinlich? Auch im Tagesgeschäft nicht. Also, aber das haben wir auch eigentlich wirklich nicht. Also es kommt sehr selten vor, dass da mal irgendwie... ich glaube, im Tagesgeschäft ist wahrscheinlich auch, die Kids stehen eher alle auf Hip-Hop. Das ist richtig. Genau, also Rechtsrock ist bei den Jugendlichen hier im Stuttgarter Westen wahrscheinlich auch nicht die beliebteste Musikrichtung, weil Rock auch tot ist wahrscheinlich bei... Naja, tot würde ich jetzt nicht sagen, aber... Aber so die 13-Jährigen pumpen erstmal... Also bei uns jetzt, die sag ich mal, so mittags zu uns kommen ins Jugendhaus, unsere, sag ich mal, Regelbesucher so, die interessieren sich für andere Dinge oder die haben andere Themen, wo sie sich mit auseinandersetzen. Ja. Aber zu dem Thema, also wir reagieren auf jeden Fall auf kritische Bands auch, also Patches, ob auch Grauzone oder sowas. Wir versuchen natürlich das irgendwie im Griff zu haben und da auch immer das zu erkennen, ist ja auch teilweise nicht so einfach. Ja, wenn man jetzt eben, mal in Black Metal geht oder sowas, ist es teilweise schwieriger. Aber ich denke schon, dass die meisten auch da Bescheid wissen. Und tatsächlich, wenn man mal Diskussionen hat mit Besuchen, die vielleicht irgendwie eine Band als Patch auf ihrer Kutte haben, die nicht cool ist, dann findet man immer eine coole Lösung. Also ich versuche auch immer erstmal das Gespräch zu finden mit den Besuchern. Also nicht gleich zu sagen, einfach nur so raus mit dir oder sowas so, sondern dass man halt schon miteinander einfach mal ins Gespräch kommt und mal das auch hinterfragt und ihn fragt, warum trägst du das? Und dann kann man darauf reagieren. Ja, ich glaube, das ist auch für sich der gute und richtige Weg. Ich kenne tatsächlich auch die Anekdote von Freunden von mir, die früher tatsächlich mal ein Konzert hatten mit ihrer Band und tatsächlich jemand da, und das war in der Eifel im ländlichen Kontext, ist jemand als Konzertbesucher da aufgetaucht und hatte ein Böse Onkel-Shirt an, die ja damals auch manchmal sich selbst als Punk verkauft haben und ihm da nicht bewusst war. Und die hätten auf zwei Wegen reagieren können und sagen können, verpiss dich. Und er hätte sich wahrscheinlich dem Rechtsrock, gerade bei Jugendlichen, dem Rechtsrock wahrscheinlich zugewandt. Und die Onkels-Narrativ, ich bin das Opfer und ich muss mich gegen die anderen wehren, hätte er annehmen können, wenn er einfach rausgeworfen worden wäre. Sie haben ihm angeboten, sein Shirt wegzuwerfen, sein Onkel-Shirt wegzuwerfen und sie schenken ihm zwei aus ihrem Merch. Okay, ja. Und er hat sich drauf eingelassen. Das ist, ja, aber das ist... Genau, das waren 15, 16-Jähriger, der zum ersten Mal im Konzert war und der hat sich wahrscheinlich zu Hause gedacht, das einzige Rockband-Shirt und meine Mitschüler erzählen diesen Punk. Ja, klar. Und dann ziehe ich doch mal mein böser Onkel-Shirt an, ich gehe auf ein Rockkonzert. Und er hätte angefeindet werden können und wurde da einfach aufgeklärt und ist mit zwei Shirts nach Hause gegangen und hat vielleicht was für sich mitgenommen. Das hat wahrscheinlich mehr bewirkt, als einfach nur sagen und tschüss oder sowas. Und genau. Ja. Ja. Also ich hatte auch schon den Fall, da hatte einer auch, sag ich mal, also es ist jetzt nicht so eindeutig rechts oder so, es ist einfach eine Grauzonenband, die schon auch Ich mache kurz die Info-Ecke für unsere Zuhörer. Grauzone sind Bands, die sich nicht eindeutig politisch positionieren, ja, aber immer durch dieses Unpolitische auch tatsächlich Gefahr laufen, von sehr vielen Rechten gehört zu werden, wenn man ganz einfach zusammenfasst. Und auch manchmal auf sehr fragwürdigen Konzerten spielen mit rechten Bands, aber sagen, sie sind unpolitisch. So ist das. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel unterbrochen. Nein, hast du nicht. Das ist sehr gut. Und ich habe dann mit ihm gesprochen und er hat einfach gemeint, okay, er hat einfach nur die Musik gehört, weil er quasi irgendwie durch Spotify oder whatever ist er quasi, weil er die Musik halt hört, ist er mal über die Band gestolpert, hat sich da aber gar keine Gedanken drüber gemacht und fand die musikalisch einfach nur cool, weil oft ist ja in den Texten nicht wirklich was verbaut, ja, oder sowas. Willst du den Namen verraten von der Band? Das ist jetzt ja wurscht. Und aber was ich toll fand, ist, ich habe ihn dann, da war ich dann beim Flyer neben Micha, das sind wir jetzt mal wieder, ja, hier bei dem. Secret Handshake. Genau, Secret Handshake. Und dann kam er auf mich zu und hat mir halt gesagt, guck mal Flo, hey, ich hab jetzt mich informiert über die Band. Danke, dass du mich drauf angesprochen hast und so reagiert hast. Und ich habe mich jetzt darüber informiert, über die Band und die Hintergründe, und ich habe den Patch entfernt. Somit, denke ich, hat man mehr erreicht, wie quasi, also denke ich halt erstmal so. Ja, ja, also ich denke auch, da muss man differenzieren, ob wie alt sind die Leute und welche Symbole tragen sie. Wenn jemand im Blood and Honor Shirt in Juha West läuft, Mit Mitte 40, weiß man auch, okay, der ist stramm rechts, mit dem muss ich jetzt nichts mehr diskutieren. Ja, das ist richtig. Das ist wahrscheinlich eine verfestigte Einstellung, da sollte ich jetzt Kante zeigen, aber ja, das ist ein schmaler Grat, deswegen ist es auch ganz interessant, einfach mal zu hinterfragen. Ich ja, Stuttgart klar. Auch mal als Insel war, ja, tatsächlich, wo sehr wenig, ich glaube, Jugendhäuser in Ostdeutschland oder aber auch im Ruhrpott oder sonst wo. Oder in Kleinstädten. Oder in Kleinstädten, also im ländlichen Gebiet müssen viel mehr solche Diskussionen haben, als wir hier in Stuttgart zum Beispiel. Also ich denke, dass die das auch teilweise haben, mehr Diskussionen. Ich komme ja auch aus einer ländlichen Gegend und da kriege ich das schon auch mit, dass da mehr Diskussionen teilweise stattfinden müssen, so einfach. Ja. Also Essenz ist, Nazis nicht direkt aufs Maul. Außer offensichtlichen Blood and Honor Nazis. Ja, es ist, also mir geht's halt, also ja, ich bin ja eh immer gegen das nicht so ernst, mein Quatsch. Ja, ich weiß, ich nehme das auch nicht so ernst. Doch, wollte ich das Thema schon erzählen. Ja, nein. So. Es gibt ja Nazis aufs Maul, da wird nie diskutiert, denn sie haben sich nicht gelernt zu artikulieren. Artizukulieren. Aber nicht direkt aufs Maul, wenn sie noch 15 sind, dann frag ich erstmal. Obwohl dieser Besuch jetzt keine 15 war, der war Anfang 20, Gott. Also, ja, wir haben ja. Ich meine, da ist noch keiner erwachsen eigentlich. Ja. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, unsere Zielgruppe laut Spotify-Analyse tendiert gerade zu männlichen Jugendlichen zwischen 16 und 17, oder? Da haben wir 500.000 Hörer. Ja. Die hören uns viel. Decke, ja. Uns alte weiße Männer wollen die uns hören. Ja. Aber da wir alte weiße Männer sind, ist die Wahrscheinlichkeit ganz hoch, dass wir dann auch vielleicht eher so die rechten Jugendlichen noch vielleicht erwischen. Weil wenn wir jetzt ein queerer Feministen-Podcast wären, würden die Jungs uns vielleicht nicht hören. Vielleicht haben wir auch haben wir heute einen umgedreht. Ja. Wer weiß das? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schreibt uns in die Kommis, wenn ihr bis heute dachtet, Mensch, der Schaumbart ist politisch okay, aber die setzen sich ja auch gegen rechts ein, verdammt. Wir überweisen euch dann 400 Euro. Genau. Also wenn ihr euer Freiwild-Shirt einschickt. Obwohl, da würde ich tatsächlich viel zahlen. Uns hört nämlich keiner, der tut. Aber wenn das wirklich passiert, zahle ich dafür Geld. Wir sagen einfach einen realistischen Betrag. Wir beide jeweils ein Fuffi. Wenn uns jemand ein Video, das dürfen wir dann aber auch posten, Video schickt, wie er sein Freiwild-Shirt verbrennt. Verbrennung ist immer ein bisschen problematisch, aber so ein verbranntes Freiwild-Shirt als Video und dabei immer schreibt, das Schaumbad. Dafür 100 Euro, ja. Ja. Alles klar. Okay. Schickt uns eure Videos. Der Erste, der es schickt, dem überweisen wir 100 Euro mit PayPal oder wie die heißen. Paul Pays. Mein Freund Paul derzeit. Mein Freund Paul. Nee, ich bin da drauf, also Die Frage hast du mir ja geklaut, ich bin da drauf gekommen. In dem Kaff, wo ich herkomme, Heidenheim, da gab es so ein Jugendhaus, auch eher links besetzt. Mhm. Und die hatten immer mal wieder mit Nazi-Angriffen zu kämpfen. Okay. Aber das ist halt auch das Kleinstadt-Ding, das gibt es hier in Stuttgart halt einfach wenig. Das hatte ich in Gammerting in den Mitte 90ern, hatten wir das auch. Ja genau, das war so genau. 90er. Ja. Aber wir waren auch, also das, der Jugendverein, wo ich früher so mit dabei war, war auch, wir waren so, ja, so das Typische halt, Skaten, Punkrock. Genau, so war Villa so, Taubenschlag in Heidenheim. Ah, Villa Taubenschlag, okay. Gibt's inzwischen nicht mehr. Aber schon gehört. Habe ich schon gehört. Wahrscheinlich vom Mo. Kann gut sein, ja. Genau. Und da hatten wir das auch damals. Aber dann also da muss man halt... Angriffe, also das wurden halt, was weiß ich, davor Parolen skandiert und dann weggeflitzt. Okay. So, das hat mir mal einer erzählt. Da kam eine Truppe an, hat gebrüllt, Fick gegen links. Und dann wurden die halt gejagt, haben sie aber nicht erwischt. Okay. Ja, da war ich in der Eifel immer in so einer Insel. Die Nazis kamen erst ab den Großstädten irgendwie. Da war aber auch tatsächlich in der Eifel, hießen die Jugendhäuser tatsächlich, da fanden auch Punkrock-Konzerte statt. Aber die hießen immer Haus der Jugend, abgekürzt HDJ. Und da waren die Nazis wahrscheinlich verwirrt, weil die Buchstaben... Kleines D. Kleines D. Und jetzt, als Nazi kann man ja schlecht lesen. Die haben halt HJ gelesen und haben gedacht, ah, kann kein Punkrock sein. Das waren aber auch zu wenig musikalisch interessiert, weil sie hatten ja ihre Onkels und Screwdriver und Lanzer-CDs zu Hause. Sind dann halt nicht auf das Konzert gekommen, weil man hatte ja als Nazi nur drei Lieblingsband. Dann gehe ich ja nicht in HDJ und höre mir ein Konzert an. Deswegen. Ja. Ja. Aber spannend, ja. Aber ist doch auch schön, noch in so einer Insel zu leben und ich hoffe, wir finden immer mehr solcher Inseln. Jetzt sind wir doch sehr, sehr... Es soll alles inseliger werden. Inseliger. Auch Meer und Strände. Nein, Inseln der Toleranz, die müssen sich langsam wieder ausbreiten. Aber auch Strände. Auch Strände, hoffentlich, ja. Ein Strand in Stuttgart könnten wir echt mal gebrauchen. Es gibt auch einen Strand in Stuttgart. Ja, aber da kann man nicht baden gehen. Ein Strand Du kannst schon in Neckar springen. Ich kann in den Neckar springen, ja. Habe ich auch schon mal gemacht. Nee, also... In deswegen, Stuttgart oder also unser Podcast bei ist, Heidelberg? Unser Podcast ist acht Jahre zu spät gestartet, weil ich tatsächlich 2006 mal in den Neckar gesprungen bin und danach eine komplett neue Haut brauchte. Ja, Hier in Stuttgart. Also in Stuttgart, Und der Neckar geht am ja am Stadtstrand, der war damals noch nicht... Aber da hab ich gehört, da findet ein Stadtstrand... Der wird bald installiert. Da hüpfe ich jetzt mal in den Neckar. Und da haben sich halt meine obersten Hautschichten, also die obersten 68 weggeätzt. Und ich hatte nur noch zwei. Ja. Und da sah ich aus wie Dr. Solberg. Ja, ich dachte ja auch, du warst doch früher so krass tätowiert. Genau, ich war tätowiert. Du bist ja vor. Okay. Alles weg. Oh. Ein paar Flecken sind noch geblieben. Die sehen jetzt aus wie Muttermale. Auf jeden Fall da reingesprungen und ich sah wirklich aus wie Dr. Solberg aus Futurama, wenn er sich häutet. Was so rot? Er häutet sich in einer Folge. So sah ich aus, für 8 Jahre. Bis ich wieder echte Haut hatte. Ja. Crazy. Also ich habe so viel für die Haut ausgegeben, dass ich mir meine ganzen alten Tribal-Tattoos nachstechen lassen konnte. Und mein Arschgeweih ist auch weg. Ist einfach weg. Ja. Gott sei Dank. Ja. Aber ich bin mal durch den Feuersee geschwommen und mir ging es danach hervorragend. Stimmt, da denke ich mir noch heute, warum bist du durch den Feuersee geschwommen? Ich wollte ein Mädchen beeindrucken. Hat nicht geklappt. Ich kenne einen, der ist durch den Feuersee geschwommen wegen einem Bier. Bier habe ich auch gekriegt auf der anderen Seite. Ja. Du kennst auch einen, okay? Ja, ich bin nicht der auch einzige Trottel. Nee, du bist nicht der einzige Trottel. Sehr gut. Aber er hat es auch gut überstanden. Ich musste aber auch aufklären, an dem Abend saß ich am Feuerseeufer und der Typ, der wegen einem Bier durchgeschwommen ist, hieß Flo. Und und der Typ, der das Mädchen beeindrucken wollte, hieß tatsächlich Peter. Ihr beide seid nämlich geschwommen. Und da hat er einfach eine Bierdose und ein kleines Kleid an. Und du hast dieses Bier tatsächlich für ein Mädchen gehalten. Ah, also, so war es. Ich habe dieses Wettrennen gesehen. Genau. Jetzt macht alles Sinn. Jetzt kommt es mir wieder. Ich versuche mal ein bisschen Zwietracht zwischen euch zu sehen, weil ihr euch schon so lange kennt. Ja, stimmt. Mhm, ich kenne Flo länger als dich. Ja, ja. Ich kenne dich dann auch länger als ihn. Ja, obwohl ich, glaube ich, sehr früh bei einer Show von Flo tatsächlich auch war. Du hast wahrscheinlich früher mal Polar Bear Club die erste Tour gemacht. Ja. Da war mein erstes Konzert im Juha West tatsächlich. Das ist echt schon welchen her. 2007 oder 8 oder so. Ich komme da nicht mehr drauf. Aber nee, 6 definitiv nicht. Nee, 6 nicht, aber... Also, ich würde jetzt eher so in 2008... Ich war auf jeden Fall noch cooler Student, hatte noch meine Dreadlocks und... daher habe ich dich nicht erkannt. Meine Tattoos, meine Tribals, meine Dreadlocks, meine Baggies, meine Arschgeweih und bin zu Polar Bear Club gegangen, die jeder kennt. Ja, ja, ja, das klar. War meine Lieblingsband. Die gehört. Die sind super. Ja. Okay. Solltest du tun. Okay, ja. Schreibe ich mir in meine unsichtbare Schreibmaschine. Genau. Ja. In meiner Welt, ich mache mit Peter jetzt schon sehr lange den Podcast und wir kennen uns ja auch schon früher, wenn mich jetzt jemand fragen würde, welche Musik hört Peter denn so, würde ich eigentlich immer nur sagen KIZ und sonst fällt mir nichts ein, weil Peter einfach vollkommen undurchschaubar ist, was seine musikalischen Präferenzen betrifft. Ja. Ja. Ja. Ich habe keinen Musikgeschmack. Ah. Ich habe keinen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mal meinen Spotify sehen. Nee, das ist mir selbst zu peinlich. Nee, dann lass mal doch einfach. Ja, du musst ja auch ein Mysterium planen. Genau. Ja, ich hab auch keinen Musikgeschmack. Ich mag Musik. Aber so ein Typ wie Andreas Gabayé, ach du magst Musik einfach generell eher nicht. Ja. Ja. Nur, dann bist du aber auch nicht anfällig für so Typen wie Andreas Gabayé zum Beispiel. Das ist doch mal Schlagzeug-Solos. Ja, klar, aus deiner Vergangenheit raus. Ja. Und spielst in jeder Band, außer Indie-Tronic. Ich mag nur Musik, die ich selber mache. Okay. Ja. Cool. So, so. Ja. So, so. wieder zu den ernsten Fragen. Wie läuft es bei euch, das Zusammenbringen von Subkulturen? Gibt es da, also ich will darauf hinaus, dein Tagesgeschäft, die Jugendlichen, die da abhängen, das sind ja eher so Stadtkids, die dann Hip-Hop hören. Wie ordnet man das ein? Aber nicht so typische Punkrock-Konzert-Zuschauer. Ja, richtig. Also, hast du da schon mal jemanden zugekriegt, der aus dieser Subkultur in diese Punkrock-Konzert-Szene sich daraus rüberkommt oder wie auch immer. Also das Zusammenbringen. Daraus rüberkommt. Na, das Zusammenbringen von diesen 14-jährigen Kids, die halt da heimlich kiffen und Hip-Hop hören. Warum kiffen? Das behaupte ich jetzt nur. Ja, nicht im Jugendhaus. Die Unterstellung, die du machst. Und da werden sie sicherlich tun. Das weiß er aber als Erzieher nicht. Irgendwo auf dem Parkplatz in ein Parkhaus gehen, da kann der arme Kerl doch nicht kontrollieren. Nein, ist jetzt auch eher so, also ich würde sagen, wir haben einfach verschiedene Leute, die das Jugendhaus nutzen für sich. So, wir haben einmal die Kids, die mittags kommen und ihre Freizeit dort verbringen. Die Konzerte finden ja abends statt. Und dann ist es halt so, dann kommt halt andere Besucher, für die das Haus auch geöffnet hat, quasi, kommen dann rein. Es ist so, ich hatte ganz früher, oder als ich angefangen habe im Jugendhaus, da hatte ich zum Beispiel Kids, die auf dem Tokyo Hotel Hype abgingen und so. Mhm. Mit denen habe ich dann gearbeitet und die waren dann auch immer bei Konzerten und sind auch bis heute noch, mögen die solche Musik, auch Punkrock und sowas. Heute ist eher so, dass wenn die Kids quasi mal mitbringen, oder die kriegen es ja mit, wenn was ist, genau, und dann sage ich so, hey, wenn die Band spielt und ihr seid noch da, kommt doch rein, die dürfen dann einfach mal so reingucken, sich das Ganze anschauen, kommen immer mal wieder welche und dann dürfen die einfach mal reingucken und können sich das mal anschauen, also das was da ist. Schon. Das passiert schon. Das versuche ich ihnen ja auch, auch mal näher zu bringen, weil für sie ist ja im Endeffekt, also für viele, die sagen dann halt so, ja, das ist halt die Rockmusik, so, das wird da ja auch nicht so unterschieden und dann so, oh, die schreien doch nur, aber hey, das ist ja voll cool, wie die Leute abgehen und ist ja, und ach krass, was eigentlich hier so abgeht, weil die sagen ja, in unserem Jugendhaus, da kommen dann auch mal 150 Leute oder sowas, keine Ahnung. Also die sind dann, also sie mögen zwar teilweise nicht wirklich die Musik, nicht alle. Es gibt ein paar, die dann mir zeigen so, hey, guck mal Flo, ich höre jetzt hier, ich habe hier so Rockmusik und dann Slayer nicht, aber zum Beispiel Linkin Park oder sowas, okay, das so, ja, oder keine Ahnung, auch mal Guns N' Roses hat mir einer dann so, hat er in seiner Playlist drin gehabt, so, wo du denkst, so, ja, cool, irgendwie so, also Welcome to the Jungle, mein Kleiner. Welcome to the Jungle, genau, nee, und ja, aber ich sag mal so, so das direkt hat, dass die dann sagen so, okay, das ist jetzt voll unser Ding, das ist jetzt auch nicht mein Ansatz und ich sage, jetzt soll ja jeder das auch, ja, ja, auch hören und das oder das bekehren. Was da, genau, sondern sie sollen, aber sie haben da die Möglichkeit, das auf jeden Fall sich auch mal anzuschauen. Und dann sage ich auch zu denen, weil die, ich weiß ja, dass die jetzt nicht das ganze Konzert sich anschauen und es ja auch besuche, also sage ich mal, ich kenne ja die ganzen ja, zu jung Jugendlichen aus dem Jugendhaus, die halt so mittags kommen. Und dann sage ich so, hey, ihr könnt einfach mal rein, ihr müsst auch keinen Eintritt zahlen dann, sondern das finde ich einfach auch wichtig, denen das dann mal zu zeigen. Weil die sind ja tagtäglich da drin und wenn die dann mal, sag ich mal, ganz andere Leute da drin sehen und sehen, was dass da Bands spielen und dann da ihre Performance machen, keine Ahnung, das ist für die dann schon auch teilweise interessant. Genau, das so. Stelle ich mir nämlich so vor, du hängst da rum. Ja. Und dann kommen halt irgendwie so Vans angefahren und die schleppen dann ihre coolen Gitarren raus und sind fucking Amerikaner. Das würde mich dann interessieren, als 14-Jähriger, dass ich mir sowas angucke. Ja, das also die Rückmeldung bekomme ich auch von meinen Kids ja jetzt mal aus dem Haus, so dass sie das schon interessant finden. Dass sie sagen, oh, das sind immer so Langhaarige oder so, genau. So krass Tätowierte oder so. Da kommt, also da, das ist schon auch im Gespräch dann auch, sag ich mal, ja, und baut das auch so ein bisschen Vorurteile ab, weil man als Außenstehender, gerade so als 14-Jähriger, 15-Jähriger, wirkt gerade Hardcore und Punk ja auch sehr, sehr abschreckend erstmal. Also du denkst halt, ich habe auch Metal im Juha. Ja, und Metal, aber da kommen die langhaarigen Tätowierten, die schreien die ganze Zeit rum, aber ich meine, wir kennen unsere Szene, die meisten sind wahnsinnig friedlich, zurückhaltende, friedliche Menschen. Ja, und dieses Vorurteil, den Kids auch zu zeigen, ey, der Rocker rennt nicht die ganze Zeit rum und schubst Leute rum, sondern der ist eigentlich total freundlich, sondern lässt seine Aggression nur während der Show raus und danach ist auch wieder vorbei. Ist doch wahrscheinlich auch so ein Lerneffekt für die Kids, oder? Ja, natürlich. Also, jetzt so wahrnehmen. Ja. Ich meine, wenn die gut gelaunten Amis da reinkommen, man kennt ja auch diese Ami-Bands, die kommen ja erstmal rein und sind meistens gut gelaunt, wenn sie nicht total verschlafen oder verkatert sind. So, ja. Oder ja, aber sie sind jetlagged oder whatever. Sie sind nie aggressiv. Und ihr Äußeres wirkt... Also es sind nicht nur Amerikaner, die allgemein Bands, sage ich jetzt mal, die sind, also wir haben schon das Glück, dass, oder was heißt das Glück, also es ist schön, dass die meisten Bands einfach entspannt sind und außer Bock der Schlägertrupp haben. Aus Ludwigsburg, Hell and Back. Ich habe mir auch heute vorgenommen, zweimal Hell and Back herauszufordern. Kennst du Hell and Back auch nicht? Vom Namen her, okay. Die haben Peter mal verprügelt hier. Ja. Ach, die waren das? Ja, genau. Alle vier tatsächlich. Der Peter hat festgehalten und die anderen drei haben in den Magen geschlagen. Im Dinosauriermuseum. Und, deshalb habe ich nämlich geweint. Ja. Oh, du Armer. Und Stocki hat Handy-Videos gemacht. wo waren wir jetzt stehen geblieben? Nee, ihr genau. Baut Vorurteile ab. Genau, also wir versuchen es halt. Also es ist auch teilweise, dass dann die Jugendlichen ganz von sich aus mit denen dann anfangen zu quatschen oder sowas. Oder die auch mal fragen, hey, was geht so oder so. Das ist, ja und das finde ich eigentlich immer ganz, ganz gut auch. Ja, ist cool, ja. Aber es wird sowohl als von den Bands gut aufgenommen, als auch von den Kids gut aufgenommen, so und da ist schon ein Interesse auch da. So. Ja. Und natürlich sagen die auch so, hey Flo, die sind jetzt aus Amerika oder aus England. Ist voll krass, die spielen bei uns im Jugendhaus. Also, ja. So, das genau, ist für sie auch so. Warum kommen die großen Rockstars zu uns genau im Jugendhaus? So, ja. Die haben auch so Identifikation mit dem Laden, das ist deren Jugendhaus. Ja, teilweise definitiv, ja. Also nicht jetzt alle so, aber die regelmäßig kommen und auch täglich kommen zu uns. Ja. Genau. Okay, ja, cool. Ja, cool. Und ja. Ja, ich habe das auch selbst schon bei euch im Juha erlebt, auch als ich für meine Lesung zum Beispiel aufgebaut habe, dass Kids zu mir kamen und mich gefragt haben, wo machst du jetzt hier heute Abend so? Ja. Und das ist ja auch tatsächlich sehr nett oder so. Und ja. Ich meine, das ist jetzt keine Werbung, weil da kann sich nur Kids anmelden, aber ich mache ja auch zum zweiten Jahr jetzt bei euch den Schreibwerkstatt mit Jugendlichen, ja, weil auch cool ist. Also da passiert auch Vormittagszeug, wo Leute aus, die abends auf der Bühne mal im Juha sind, auch mal einen Workshop anbieten. Oder ja, so. Mach doch mal Werbung. Ich weiß nicht, was es ist. Da kommen ein paar Kids zum Schreibworkshop. Das ist eh schon ausverkauft. Genau, also ausgebucht. Das ist eh schon ausgebucht. Ich mache vormittags einen Schreibworkshop mit Kids im Juha und ich glaube, du hast wahrscheinlich mehrere so Leute auch, die wahrscheinlich in Bands aktiv sind oder sonst irgendwas machen, die auch sowas tun manchmal, oder? Also ich habe... Sport machen oder so. Na gut, also das ist das ganze Ehrenamtsteam, mit denen ich überhaupt die Konzerte durchführen kann, weil ich alleine würde es ja gar nicht schaffen. Ja. Und das sind... Ja, wer bitter. Genau. Die Bands willkommen zu heißen. Genau. Die Gäste zu bewirten, den Eintritt zu machen. Und zeitgleich noch zu schauen, dass alles läuft. Genau. Ja, und das sind ganz viele, also auch die in Band spielen oder... Und das machen die während im Studio nebenher, neben ihrem Studium her so oder Arbeit her, kommen sie dann ins Juha und arbeiten abends noch an der Theke oder machen Einlass, helfen irgendwie, sind da mega aktiv. Und ohne die könnte ich das auch alles nicht machen. Und ich bin super dankbar für so ein geiles Ehrenamtsteam, weil die leisten nur echt viel Arbeit. Ja. Das ist doch vielleicht auch tatsächlich eine Message, die wir noch mitgeben können. Leute, wenn ihr da seid, da steckt viel Herzblut drin und wenn ihr mal an der Theke länger steht auch, was gar nicht im Juha passiert, aber die Leute machen das freiwillig und machen das in ihrer Freizeit. Die machen das nur, damit die Sache am Laufen ist. Genau, also, teilweise kostet der Eintritt irgendwie 5 bis 7 Euro. Ja, gibt den 7. Es gibt auch mehr. Ja, es war so, die, ja. Genau, gibt dann mehr. Ja, genau, also wenn, das ist alles Ehrenamt. Ja, also ich meine, jeder kriegt eine kleine Ehrenamtsaufwandsentschädigung, klar, also, aber es ist, die Leute machen es genauso mit, nein, du wirst nicht reich davon, du kannst, du hast auch dein Aufwand ist wesentlich, also wenn du in jeder anderen Gastro arbeiten würdest, würdest du mehr verdienen. Ja, definitiv, ja. Also es ist wirklich, also die machen das auch, weil sie da Bock zu haben und weil sie was unterstützen wollen und da bin ich super dankbar, es gibt Leute, die sind schon Jahre dabei und das ist halt schon auch, das macht auch Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. So, das ist cool. Ja. Und wir sind halt auch ein cooles Team. So, also das ist ja auch so. Mittags arbeite ich ja mit einem anderen Team zusammen quasi. Ja. Das sind meine Kollegen so und die Konzerte oder die Veranstaltungen, auch Impro-Theater und sonstiges, da kommen dann meine Ehrenamtsleute so her und das ist ein zweites Team, mit dem ich arbeite und das macht einfach super viel Spaß. Und die bringen cool. Vor allen Dingen Bock mit wahrscheinlich. Die bringen mega viel Bock mit, ja. Und Motivation und ja. Die sehen da auch einen Sinn dahinter, dass man dass sich's lohnt, quasi da auch Freizeit zu investieren und zu opfern. So. Cool. Ja. Ja, Leute, macht mehr Ehrenamt. Genau. Ehrenamt ist immer super. Allgemein. Es ist, weil man sitzt oft zu Hause rum und denkt sich, was mache ich heute und wie kriege ich den scheiß Tag rum? Geht einfach mal zum Ehrenamt. Ja. Vermitteln wir was. Man kann viel machen. Man kann tatsächlich viel machen. Und falls jetzt jemand zugehört hat und tatsächlich irgendwie auch denkt, Konzerte geil, diese Veranstaltung finde ich super. Ich glaube, du könntest auch Leute für die Theke gebrauchen. Theke-Einlass, alles klar. Auch im Mischer-Team suchen wir auch immer Leute. Genau, also gerne melden. Cool. Wir haben total unsere gewollt ironische Schaumbadblase heute verlassen. Wir waren gar nicht so ironisch heute. Aber ich fand es enorm angenehm und ich fand es auch enorm wichtig, dass wir diese ironische verlassen haben. Aber super interessant, weil du über Ehrenamt nicht ironisch reden kannst. Und nee, das will ich Frage, auch gar nicht. Ob ihr Schmierereien am Juha hattet. Also rechtsradikale Schmierereien. Ab da kann man die ironische Blase auch nicht mehr behalten und die sollte man auch nicht immer behalten, deswegen fand ich mega interessant. Sehr schön, eine Frage hätte ich noch, um mal die Ernsthaftigkeit zu verlassen und eine letzte Frage noch. Die ist ein bisschen kritisch, mal gucken, was du dazu sagst. Bist du eher der Typ, der beim Zähneputzen am Waschbecken stehen bleibt oder läufst du durch deine Wohnung, läufst du rum? Tatsächlich immer unterschiedlich. Ab und zu laufe ich durch die Wohnung und ab und zu stehe ich vorm Spiegel und schaue mir beim Zähneputzen zu. Denkst du dann? Damit hätte ich nicht gerechnet mit der Antwort. Ja, also Peter war, er ist nie zufrieden, wenn er die Frage gestellt hat, weil mir hat er die auch mal gestellt und ich habe eine elektrische Zahnbürste zu Hause. Habe ich auch, aber ich wechsle immer. Ja, ich wechsle nämlich auch. Und jetzt, meine Antwort war nämlich tatsächlich, mit der elektrischen bleibe ich eher davor stehen, weil da sabbelt man mehr. Richtig. Genau, und wenn du eine klassische Zahnbürste hast, bewegst du dich. Ja. Ja. Okay, also Peter, du hast nochmal die gleiche Antwort bekommen. Ja. Und er ist wieder genauso unzufrieden wie beim letzten Mal. Ja, dachte, was würdest du denn da erwarten? Er läuft halt die ganze Zeit rum, macht Liegestütze und so. Er halt, hängt sich an die Traverse, macht ein paar Liegestütze, reißt sie runter. Ja, nice. Das steht alles auf meinem Run da. Rider. Alles auf dem Rider. Nee, ich dachte immer, das wäre eine binäre Antwort. Es gibt 1 und 0. Waschbecken, rumlaufen. Aber es gibt, ihr macht es mir ein bisschen kaputt. Es gibt ja, Leute, die Welt ist weder schwarz noch weiß. Ja, ich dachte, Zähneputzen ist weder rumlaufen noch stehen. Das wäre so eine klassische Schwarz-Weiß-Geschichte, aber jetzt wurde ich schon zum zweiten Mal hier. Manchmal summe ich auch währenddessen, here I am, rock you like a hurricane. Und bei kwap, spuck ich einen Schaum aus. Meistens auf den Spiegel aus Versehen, aber... Das ist so mein Ding. Okay. Ja. Ist aber auch ein geiler Song von Roxette. Naja, Scorpions. Scorpions. Ja. Die waren früher mal cool. Die haben die Mauer eingestürzt. Genau, zusammen. Die Roxette haben gemeinsam mit David Hasselhoff die Mauer zum Fall gebracht und die Scorpions haben gepfiffen. Stimmt. Ja. So war das damals. So war das. Aber zustimmend gepfiffen, weil ist ja Zustimmung. Ist das ein zustimmendes Pfeifen? Ja, sonst wäre er so. Irgendwie so. Ja, weiß auch nicht. Was ist denn abneigen? Was ist das Gegenteil von zustimmen erstmal? Ablehnen. Ablehnen. Was ist ein ablehnendes Pfeifen? Ich kann. Das hast du doch selbst beantwortet. Ich denke gerade an den Schiedsrichter. Ja. Schau her. Ja. Genau, ein Schiedsrichter ist eigentlich immer ablehnendes Pfeifen. Ja. Dort können wir zusammenfassen. Stimmt, er macht nie bestätigendes Pfeifen. Ja. Ich gehe jetzt nochmal alle meine Fragen durch. Okay. Wir haben das Nazi-Problem gelöst. Für immer, ein für alle Mal. Ich sehe nur noch deinen ersten Punkt. FDP muss bangen. Bangen, ja. Ja. Jeder sollte bangen. Vielleicht auch die FDP. Ich finde es jedes Mal witzig. Also jetzt Hamburg war ja Sonntag, da kommt dann ach immer so. Diese Schlagzeilen. FDP muss bangen. Ah, okay. Auch muss bangen. Beim Fußball, was weiß ich, Schalke liegt hinten oder führt nur 1-0. Schalke muss bangen. Ah, finde ich jetzt mal witzig. FDP und AfD müssen bangen, habe ich jetzt am Sonntag. Bangen. Vielleicht würde mal so ein ordentlicher Headbang Christian Lindners Hirn in die richtige Position bringen. Seid ihr auch Sonntag gut gelaunt ins Bett gegangen und schlecht gelaunt aufgestanden? Ja, tatsächlich. Ja. Von 4,9 auf 5,3%? Genau. Meine Laune hat sich von 4,9 auf 5,3% enorm verschlechtert. Ja, nicht nur um 0,4%, sondern um 4.000%. Prozent. Ja. Verrückter Scheiß. Ja. Währenddem unser Gast Florian total fasziniert davon ist, dass währenddem wir reden, da auch Schallwellen erzeugt werden, die man auch nicht sehen kann. Interessant. Ich kenne das Phänomen. Ich kann da manchmal nicht mehr wegkommen. Ich schaue eher auf die Uhr. Tatsächlich, wir könnten auch noch weiter quatschen. Wir könnten lange weiter quatschen. Ich bin noch da. Sofern es noch ein Getränk gibt. Sofern es noch ein Getränk gibt. Aber ich glaube, wir haben die klassische Schallmauer auch wieder durchbrochen. Okay. Es sei denn, du hast noch. Wenn du kannst uns auch gerne fragen. Du kannst uns was fragen oder auch noch irgendwas sagen. Warum macht ihr den Podcast? Das ist eine gute Frage. Für die Kohle. Ja, für die Kohle. Einfach nur. Einfach. Nein. Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage auch, weil ich glaube, Podcasts einfach zwischen, also 90% aller Podcasts werden von Männern zwischen 35 und 40 gemacht oder 50 gemacht. Ja. Und wir sind einer der weiteren. Also wir haben keine Daseinsberechtigung. Umso mehr Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Mir hat vor allen Dingen der zweite Block tatsächlich sehr gut gefallen, weil wir, glaube ich, selten so ernst waren. Ja, ja. Ja, ernsthaft. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft, ja. Ja. Okay. Sonst reden wir eigentlich immer noch über Pimmel. Wir waren eine Viertelstunde ernst und unsere vulgären Begriffe waren weg. Und ich fand es eine sehr interessante Folge und danke dir sehr, dass du da warst. Ja, ich danke euch für die Einladung und für die Geduld. Achso, ja, man kann ja immer wieder fragen und irgendwann ist... Ich hatte ja auch immer Lust, aber das war halt, dann war ich krank und dann war es halt immer schwierig. Es war die richtige Zeit am richtigen Ort, weil sonst hätten wir wahrscheinlich 15 Mal mehr Pimmel gesagt. Genau, und wir haben einen anderen Tag. Aber keine Kriegsverbrecher heute behandelt und keine Geschlechtsorgane. Genau, das wirklich... Also das ist wirklich was Besonderes für uns. Ja, also. Wahnsinn. Ja, wie verabschieden wir uns hier aus dieser Runde? Wahrscheinlich wieder mit irgendeinem schlechten Sketch, den wir die letzten Folgen immer spielen, wo einer dann schon weg ist, die anderen noch reden. Tatsächlich muss ich extrem... Du musst extrem pingeln? Seit einer Weile. Pass auf, dann verraten Flo und ich noch kurz, was wir jetzt gleich machen und dich mitnehmen. Oh Gott. Jetzt hat er die Tür... Meinst du, also, der Peter war sauer? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Glaubst du? Ja, nee, wenn er sauer ist. Du kennst ihn ja besser. Wenn er sauer ist, ist er anders. Also ich kenne ihn zwar länger, aber du kennst ihn besser. Nee, er war total transparent, weil er musste wirklich pinkeln. Weil sonst hätte er die Türen jetzt... Ja, letztes Mal, als ich ihn so rennen gesehen habe, musste er auch wirklich dringend pinkeln. Ja, er hatte den Blasenblick, deswegen. Sonst hätten wir wahrscheinlich hier noch übermorgen gesessen. Übermorgen. Da hast du wahrscheinlich schon wieder du hast morgen wahrscheinlich. Ja, morgen Konzert und übermorgen Umzug. Genau. Also wenn ihr die Folge hört, ist Flo wahrscheinlich gerade Kisten am Schleppen. Ja, aber die Folge kommt wahrscheinlich am Sonntag oder vielleicht sogar morgen. Dann wäre Samstag. Haben Freitag. Also sollte Samstag oder Sonntag noch irgendwas Schlimmes passieren, laden wir die Folge trotzdem hoch. Wir sind hier am Freitag. Also, das ist eine Neuheit, aber das letzte Wort wirklich verabschieden darf sich tatsächlich diesmal unser Gast Flo, und er kann seine Nachrichten-Headline rauslassen. Nachrichtenmoderatoren haben ja immer so einen schönen Satz. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie stehen oder so. Vielen Dank. Tschüss. Du kannst aber auch einfach Tschüss sagen. Ich lasse dir das letzte Wort. Vielleicht muss dringend pinkeln. Jetzt bin ich hier alleine. So ein Mist. Und ich muss auch pinkeln. Was mache ich denn jetzt? Na, ich gehe jetzt. Ciao.